Erster Bileam sagte zu Balak, baue hier 7 Altäre für mich und stelle 7 Stiere und 7 Widder bereit. Zweiter Balak tat, was Bileam verlangt hatte, und sie opferten auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Dritter danach sagte Bileam zu Balak, bleib hier bei deinem Brandopfer. Ich werde gehen, vielleicht wird sich der Herr mir zeigen, und was er mir zeigt, werde ich dir dann sagen. Dann ging er auf einen kahlen Hügel. Vierter Gott zeigte sich Bileam und sagte zu ihm, ich habe die 7 Altäre vorbereitet und auf jedem einen Stier und einen Widder geopfert. Fünfter der Herr gab Bileam Worte in den Mund und sagte zu ihm, geh zurück zu Balak und sage ihm dies. Sechster Bileam kehrte zu Balak zurück, der noch bei seinem Brandopfer stand, zusammen mit allen Anführern der Moabiter. Siebter dann sprach Bileam seinen Spruch und sagte, Balak, der König der Moabiter, hat mich aus Aram, aus den Bergen des Ostens, geholt. Er sagte, komm, verfluche Jakob für mich und verwünsche Israel. Achter, wie kann ich jemanden verfluchen, den Gott nicht verflucht hat? Und wie kann ich jemanden verwünschen, den der Herr nicht verwünscht hat? Neunter, denn ich sehe dieses Volk von den Felsengipfeln und von den Anhöhen. Es ist ein Volk, das allein wohnt und sich nicht zu den anderen Völkern zählt. Zehnter, wer kann die große Zahl der Nachkommen Jakobs zählen oder die unzählbare Menge Israels berechnen? Ich möchte sterben wie die Gerechten und mein Ende soll wie ihres sein. Elfter, da sagte Balak zu Bileam, was hast du mir angetan? Ich habe dich geholt, damit du meine Feinde verfluchst, aber du hast sie nur gesegnet. Zwölfter Bileam antwortete, muss ich nicht genau das sagen, was der Herr mir in den Mund legt. Dreizehnter Balak sagte zu ihm, komm mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du das Volk sehen kannst. Du wirst nur einen Teil sehen, nicht das Ganze. Verfluche es mir von dort. Vierzehnter danach führte Balak ihn auf das Feld Zophim, zum Gipfel des Pisga. Dort baute er 7 Altäre und opferte auf jedem einen Stier und einen Widder. Fünfzehnter dann sagte Bileam zu Balak, warte hier bei deinem Brandopfer, ich werde dort eine Offenbarung suchen. Sechzehnter der Herr zeigte sich Bileam, gab ihm Worte in den Mund und befahl ihm, geh zurück zu Balak und sage ihm dies. Siebzehnter als Bileam zurückkam, stand Balak noch bei seinem Brandopfer mit den Anführern der Moabiter. Balak fragte ihn, was hat der Herr gesagt? Achtzehnter dann sprach Bileam seinen Spruch und sagte, höre gut zu, Balak, Sohn des Zippor. Neunzehnter, Gott ist kein Mensch, der sein Wort bricht, und kein Menschenkind, das seine Meinung ändert. Wenn er etwas ankündigt, tut er es auch. Wenn er etwas verspricht, hält er es auch. Zwanzigster, mir wurde befohlen zu segnen, deshalb werde ich segnen und kann es nicht rückgängig machen. 21. Man sieht kein Unglück in Jakob und kein Leid in Israel. Der Herr, ihr Gott, ist mit ihnen, und man hört Jubelrufe wie für einen König bei ihnen. 22. Gott führte sie aus Ägypten heraus. Sie haben die Kraft eines Wildochsen. 23. Denn kein Zauber wirkt gegen Jakob und keine Beschwörung gegen Israel. Jetzt sagt man über Jakob und Israel, was für große Dinge hat Gott getan. 24. Dieses Volk steht auf wie eine Löwin und erhebt sich wie ein Löwe. Es legt sich nicht nieder, bevor es seine Beute gefressen und das Blut der Getöteten getrunken hat. 25. Da sagte Balak zu Bileam, du sollst das Volk weder verfluchen noch segnen. 26. Bileam antwortete Balak, habe ich dir nicht gesagt, dass ich alles tun werde, was der Herr verlangt. 27. Danach sagte Balak zu Bileam, komm, ich werde dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht erlaubt Gott, dass du es mir von dort verfluchst. 28. Dann führte Balak Bileam auf den Gipfel des Peor, von dem man auf die Wüste blickt. 29. Bileam sagte zu Balak, baue hier 7 Altäre für mich und stelle 7 Stiere und 7 Widder bereit. 30. Balak tat, was Bileam gewünscht hatte, und opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder.